Kindergarten in Rastatt am Abend von bewaffneten Einbrechertrio heimgesucht. Die jungen Männer wurden kurz danach festgenommen, die Schusswaffe sichergestellt. Und Hoffnung für Lohr-Mitarbeiter im Elsass. Das finanziell angeschlagene Verkehrstechnikunternehmen mit rund 900 Beschäftigten bei Straßburg könnte zumindest teilweise vom TGW-Hersteller Alstom übernommen werden. Ausführliche Meldungen aus der Region unter hitradio.de und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten mit Bianca Hausenblas. Startschuss für die EM 2012 in Polen und der Ukraine. Im Nationalstadion in Warschau wurde das Turnier mit einer bunten Zeremonie eröffnet. Zuvor hatten sich trotz des schlechten Wetters schon am Nachmittag tausende Fans auf den Straßen eingefunden. Die deutsche Nationalmannschaft startet morgen gegen Portugal in die EM. Die Aufstellung will Bundestrainer Löw erst morgen Mittag verraten. Tausende Kunden haben heute den Ausverkauf der insolventen Drogeriekette Schlecker genutzt. In bundesweit rund 2800 Märkten startete der Ausverkauf mit bis zu 50% Rabatt. Peter Pobalka. Lange Schlangen und dichtes Gedränge in den Schlecker-Filialen. Zum Teil waren schon mittags manche Artikel ausverkauft. Ein Firmensprecher erklärte, die Rabattaktion sei gut angelaufen. In den nächsten Tagen sollen die Preise weiterfallen. Die über 13.000 Mitarbeiter der Drogeriekette, die den Ausverkauf abwickeln, sollen zum Monatsende gekündigt werden. Immer mehr junge Erwachsene in Deutschland sind pleite. Das belegen Zahlen einer großen Wirtschaftsauskunft teil. Betroffen sind vor allem die 18- bis 25-Jährigen. Im ersten Vierteljahr 2012 meldeten insgesamt fast 3000 junge Erwachsene Privatinsolvenz an. Das ist gut ein Drittel mehr als im Vorjahr. Grund dafür mehr Ausgaben für Konsumgüter wie Elektroartikel oder auch Autos. Die älteste Europäerin ist tot. Die Französin starb im Alter von 114 Jahren, 6 Tage nach ihrem letzten Geburtstag. Sie hatte 2 Kinder, 7 Enkel, 15 Urenkel und 6 Ururenkel, so französische Medien. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Radquadrat Gengenbach. Das Radsportzentrum in der Region. 1000 Quadratmeter, mehr als 1000 Räder. Link Radquadrat in Gengenbach, direkt an der B33, Ausfahrt Strohbach. Das ist doch mal ein Wort. Momentan keine Meldungen über Staus oder Behinderungen. Das am Freitagabend. Aber ein Blitzer. Der lauert. Oppenau-Ibach Richtung Bad Peterstal am Sägewerk. Das war's von mir. Ich bin Sven Steiner. Sage Tschüss, wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und viel Spaß morgen natürlich beim Public Viewing. Und jetzt ist Zeit für die Partylegende. Hier ist Charlie 2000. Tschüss. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Galopp durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Let's go! This is a sound of our... It's in the house tonight. Extraterrestrial. gentlemen. Welcome. This is the sound of... Das ist Party. Das macht Spaß. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Größer, besser, packender. Einfach näher dran. Oh ja, klasse. Wahnsinn. Break your limits. The last bit of a she saw him. Carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning. Carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night. Far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight. And she couldn't find how to push through. Dance to the house. Für die Werbung. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Das wird bombig. Gleich. Let Your Body Drive. Der neue Peugeot 208 ist da. Entdecken Sie sein aufregendes Design und ein sensationell günstiges Einführungsangebot. Den Peugeot 208 gibt es jetzt schon ab 99 Euro im Monat. Dazu das erste Jahr Versicherung zum halben Preis und das dritte Jahr Anschlussgarantie geschenkt. Bei Ihrem teilnehmenden Peugeot-Händler. So, und hier ist unsere neue Küche. Wow, die sieht ja toll aus. Man könnte fast meinen, es ist eine Küche von Sastalla. Es ist eine Küche von Sastalla. Tja, Küchen von Sastalla sehen nicht nur gut aus, sie überraschen immer wieder aufs Neue. Sastalla in Appenweier und die Küche passt.

Ja. Pitbull. Ja. Der dritte Remix, den ich bringen würde, diesem Song. Und das Hintergrund-Sample, das ist ja uralt aus den 50ern. Love is Strange. Das hat's mir angetan, Nachtschwärmer. Heute Abend Bombenstimmen. Schneller, spannender, gnadenlos. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Das ist Showtime. Action, Action. Die größte Action nur für dich. phänomenal. Die neue Rockstroh, ist das? Ich nehme deine Hand und du kommst einfach mit. Wir machen heute Blödsinn, egal was es ist. Wir leben heute einfach in den Tag hinein. Ich möchte nur bei dir nirgendwo anders sein. Lass uns einfach ein paar dumme Sachen machen. Wir rennen nackt durch die Stadt, weil ich Lust auf Unsinn hab. Die Leute reden, doch das ist mir scheißegal. Du bist bei mir. Diese rückt jedem Spaß die Krone auf. Wahnsinn, Rihanna on Whitney Houston. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Hitradio Ohr, einfach näher dran. An der Fußball-Europameisterschaft 2012 erleben Sie alle Spiele live auf großer LED-Wand im einmaligen Ambiente auf dem Offenburger Marktplatz. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Mit Energie, mit Fiebern. Präsentiert vom E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Beste Bank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Maximum Clubbing. Die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio. Das Telefonbuch fragt nach. Wissen Sie, wo man hier echte EM-Stimmung genießen kann? Leider nein, aber das wüsste ich gerne. Da sind Ihnen rund 2 Millionen Nutzer voraus mit der Gratis-App von Das Telefonbuch. Hier finden Sie alle Public Viewings und Sportsbars in Ihrer Nähe. Das geht natürlich auch online auf dastelefonbuch.de. Das ist ja super. Das Telefonbuch. Ein Service Ihrer Verlage, Das Telefonbuch. Jetzt wird sportlich. Hitradio Ohr präsentiert. Das 26. internationale Rheinauen-Turnier. Handball trifft Party. Vom 6. bis 10. Juni. Freitag die Kultband aus Düsseldorf. Porno al Forno. Entertainment am Rande des Abgrunds. Samstag die Beach Open EM Party. Hitradio Ohr Party Tour meets Baden Media Kult Party. Charts, Rock, Pop und Oldies mit DJ Manuel Kempf und DJ Sebi bis in die Morgenstunden. Das 26. internationale Rheinauen-Turnier des TuS Altenheim. Weitere Infos unter hitradioohr.de. Viel Spaß wünscht das Beratungsteam der LBS. Hauptstraße 25 in Offenburg. Kicken, erfrischen. Kicken, erfrischen. Kicken, erfrischen. Kicken. Clever kaufen, doppelt freuen. Denn in Ihrem Turmbaumarkt gibt's jetzt ab 50 Euro Einkauf einen Getränkekasten Kühlschwimmreifen gratis. Und ab 100 Euro sogar noch einen Adidas Fußball im EM-Design obendrauf. Geschenkt. Nur heute von 20 bis 22 Uhr in allen teilnehmenden Märkten. Und nur solange der Vorrat reicht. Turm. Der Baumarkt. Vision 2012. Nutzen Sie Ihre Chancen in Frankreich. Sie brauchen einen französischen Handelsvertreter für Ihre Produkte oder Dienstleistungen, die Sie nach Frankreich verkaufen wollen. Sie sind Handelsvertreter in Deutschland und möchten französische Produkte in Ihre Produktpalette mit aufnehmen. Wir helfen Ihnen. Unter dem Motto Vision 2012 veranstaltet die IHK Südlicher Oberrhein mit dem europäischen Netzwerk Enterprise Europe Network in Straßburg am 18. Juni 2012 eine deutsch-französische Kooperationsbörse. Weitere Informationen unter www.südlicher-oberrhein.ihk.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Yeah! Wir haben wieder Freitag, es geht ins Wochenende. Hit Radio Ohr ein. Und da geht's wieder voll ab. Heute Freitag. Dem Wetter angepasst. Mini-Rock-Party im Codex in Aachen. Für alle, die Mini-Rock kommen, gibt's 10 Euro frei Verzehr. Yeah! Männlein wie Weiblein, kein Problem. Bah, bah, bah, da, yeah! Und ab 23 Uhr kommt's ja live aus dem Codex. Wir über Hit Radio ab. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag Hangover, die Germany Edition. ...20 Uhr schon geöffnet im Codex. Eintritt frei. Bis 22 Uhr. Über die große LED-Wand ist das Fußballspiel zu sehen. Und dann, wer dann später kommt, nach 22 Uhr, für jedes Fanteil in Rot, Schwarz, Gold bekommt, Infos unter codex-club.de. Bekommt 5 Euro Freiverzehr. Also für jedes Teil, aber maximal 3 Teile, also 15 insgesamt, könnt ihr zusammenbekommen. Also nochmal, jedes Fanteil in Schwarz, Rot, Gold wird mit 5 Euro belohnt. Freiverzehr. Das sei Trikot, Fahne, Schal und so weiter. Das gilt aber nur bis 0 Uhr, Nachtschwärmer. Ja, genau. Das ist morgen Samstag. Hangover. Hangover. Und donnerstags heißt da die Session Feierabend. Studentenfreundliche Preise, wie immer donnerstags. Dann wird ja die Hardcore-Session immer näher. Ende Juli. Und da habe ich schon den Song dafür nachschwärmen, den muss ich jetzt bringen. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig. Also wie gesagt, Ende Juli die Hot Summer Nights und das ist jetzt der Song dafür. Komm nochmal, bitte. Hot Summer Nights. DJ Rock Out. Rock Out. Mackie's done. You raise a box. Massina. Get yourself involved in the area. Mix up. I hear this. Like this. Also wie gesagt, Ende Juli die Hot Summer Nights im Codex. Hallo Erl, grüß dich. Na Erl, wie geht's? Hä? Wie kommt es, dass du so einen Schuppen kennst? Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, ich bin noch sauer auf dich. Immer noch sauer auf mich? Ja, ich bin immer noch sauer. Wenn letzte Woche du hast die Kelly nicht mitgehen lassen. Jetzt hast du die Möglichkeit, es gut zu machen. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Raus. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Größer, besser, packender. Also der da. Nein, der da. Hit Radio. Einfach nur. Gewand. Lass die Finger herlegen. Er schraubt mir wieder einen Regler rauf. Schuhverkäufer, raus hier. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erscheinen. Nein, Earl, jetzt nicht. Bandi! What you do, girl. Let's get it to him, baby girl. Hey. But after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, how much I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away cause they afraid. I walk back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the case away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. And the swagger of a college kid, allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler till. If that don't work and all us fails, then turn around and follow till. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing the checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is a disarray, prioritizing horribly. Unhappy ja, with the riches, cause you're not glauben, noch mal. Rihanna ist das. Yeah. Nur 58 gleich. Hola, die sich noch zugeschaltet haben. Willkommen! Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. Jetzt kommt 80er Spezial. Just a moment, then you're gone. It's just Die besten 80er. Yeah. Ja, absoluter Wahnsinn, ne? Nachtschwärmer. Zuletzt ABC. Kult ohne Ende. hier geht's ins Wochenende. Gut drauf, jeden Freitagabend bei Hitradio Ruhr. Das ist Shaggy mit Cyndi Lauper. Wobei Cyndi Lauper studiotechnisch aufgemotzt wurde, ganz klar. Und mein Freund Al, meine Heimsuchung hier, dem gefällt es sogar. Ja, Al. Ich wusste ja gar nicht, wie viel Power ich habe. Ja, aber komm, aber sonst bist du doch ein Penner, oder? Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft im Pokal. Ja. Wir gehen in die Werbung. Werbung. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Laut sagen. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Garbo, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, Ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern, Hauptstraße. Lust auf Schwarzwald? Genießen Sie ihn doch mal mit Leib und Seele bei den Bauernmärkten des Naturpark Schwarzwald. Frisches Obst, Gemüse der Saison, Wurst, Holzofenbrot, Käse, Eier. Alles frisch von Bauern aus der Region. Bei den Bauernmärkten des Naturpark Schwarzwald. Termine im Internet unter www.naturparkschwarzwald.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt.

Wir feiern! Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt! Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime! Ja, nach schon mal immer freitags von 19 bis 23 Uhr, so liebe Charlie hier bei Hitradio. Und alle, die noch zugeschaltet haben, willkommen. You're in the mix with DJ. DJ. Jetzt machen wir was für die Fußballbegeisterten. Hallo ACSD, wir sind multikulinarisch, wir sind multikulturell, wir sind in jeder Hinsicht aktuell. Für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehörte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was willst du noch tun können? Das finde ich das Allerschönste. Einem Fremden am Gehweg. Sie, was laufen Sie die ganze Zeit hinter mir her? Er, jetzt wo Sie sich umdrehen, frage ich mich auch. Culture Candela und Cat Perry. Kommt eine Blondine, wir sind wieder bei den Blondinen, das ist ja hochinteressant. Kommt eine Blondine in die Kneipe, setzt sich an die Theke, bestellt einen Whisky, zieht den Gürtel ihrer Hose etwas nach vorne und kippt den Whisky hinter den Gürtel. Nachdem sie das ein paar Mal wiederholt hat, fragt der Wirt, also was habe ich denn noch nie gesehen? Ich habe schon viel erlebt. Aber was ist denn das, was Sie da machen? Darauf die Blondine erstaunt. Ja, wieso? Meine Freundin hat gesagt, wenn ich Kummer habe, soll ich mir einen hinter die Binde gießen. Hinter die Binde, ja genau. Ja. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich albern. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Eckchen zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly. Wir haben 20.36 Uhr am Freitagabend. Willkommen! Willkommen ins Wochenende. Hier ist der Power dazu. Ja, ich habe wieder hier mit meinem Freund ein bisschen Stress. Mit dem Freund Al Bundy. Weil letzte Woche hätte ich ja mit seiner Tochter weggehen sollen ins Codex. DJs from the Mars, aber er hat nicht zugelassen. Al, warum passt du auf deine Tochter so auf? Ihre Möpse sehen auch so aus, als wüssten sie nichts von der Schwerkraft der Erde. Ja, das kann schon sein. Gut, dann sehen wir uns heute Abend, oder? Gut, also komm zum Abendessen. Es gibt Pizza. Und du bringst sie. Ja, gerne. Ladies and gentlemen, hey, hey. ja wieder so ein Spezialitätchen, ne? Gossip Spezial. Oh Mann. Sau heiß ist, Zorn brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. So long, I'm only trying to please myself. I act out of heartless, but I don't really want no one else. Oh, no one treats you better, but me and you met the last rest. So let me in, give me another chance, will it be a miss? Cause when the roof came in and the truth came out, I just didn't know what to go. But when I become a star, we'll be living so long, I'll do anything for you. So tell me, girl. Ja, Jason Derulo und Safri Duo. Wir haben 20.46 Uhr nach Germany wieder Zeit für die Werbung. Aber dann bin ich gleich wieder da. Jetzt kommt die Werbung. Sie möchten eine Immobilie verkaufen? Wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönste Küche im ganzen Land? Das Küchenatelier Eschbach und Edmonds in Lahr, Schwarzwaldstraße 93. Musterhaus Küchen, Fachgeschäft. Küchen ganz persönlich. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. In Paris shoppen. In Las Vegas zocken. In Zermatt wandern. Zu Hause Radio hören. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Mein Radio. Einfach näher dran. Mit Hit Radio Ohr einfach näher dran. An der Fußball-Europameisterschaft 2012 sehen Sie alle Spiele live auf großer LED-Wand und feiern Sie mit uns bei den Aftershow-Partys nach den Deutschlandspielen. Beim Public Viewing in der Check-In-Arena im Stadtgarten Aachen. Präsentiert von der Familienbrauerei Bauhöfer, Ulmer Bier, Braukultur der Ortenau. Hitradio Ohr präsentiert die kulinarische Weinwanderung durch Sasbachwalden beim 4. Dinner Jumping Open Air am 17. Juni. Genießen Sie edle Weine der Alte Gottwinzer EG und ein 5-Gänge-Menü der Sasbachwaldener Spitzenköche mitten in den Weinbergen. Herrliche Ausblicke und viel Freude inklusive. Die kulinarische Weinwanderung am 17. Juni ab 9.30 Uhr in Sasbachwalden. Infos jetzt auf aldegott.de. Beste Bank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Modekompetenz und Auswahl, die begeistert. Gleich zweimal ganz in Ihrer Nähe. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Erleben Sie zwei ganz besondere Modehäuser mit dem einzigartigen Mix aus renommierten Marken und jungem Sportswear. Mode für Damen und Herren. Zwei Namen, einzigartige Mode. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Herzlich willkommen in der großen Welt der Mode. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. So ist es heute Abend, Partytime im Codex. Da ist nämlich die Mini-Rock-Party. Für Männlein und Weiblein, wer Minirock kommt, 10 Euro Freiverzehr. Da, da, da, da, da, da, da. Ja! Verschiedene Musikrichtungen in zwei Clubs. Großer Club, House Electro Urban, DJ Matrix. Und im kleinen Club, DJ Tarzan, Johnny F. Black und 90er. Da, da, da, ja! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Hangover, Hangover. Yeah. Hangover, die Germany Edition. Nämlich ab 20 Uhr schon geöffnet. Und zwar auf der LED, großen LED-Wand, kann man das Fußballspiel sehen. Eintritt frei. Eintritt kostet ab 22 Uhr. Da ist ja normale Öffnungszeit und wer da ein Fanteil dabei hat, zum Beispiel ein Trikot, eine Fahne, alles schwarz-rot-gold, der bekommt je 5 Euro Freiverzehr. Morgen Samstag. Aber maximal nur 3 Teile. Hä? Also 15 Euro sind auf jeden Fall drin. Nachtschwärmer, das ist doch ein Angebot. Hä? Morgen Samstag, 9. Juni. Und das gilt auch nur bis 0 Uhr, bis 24 Uhr. Guck mal die neue Seite an vom Codex, codex-club.de. Da gibt es auch iPhone-Apps und so weiter ohne Ende alles. Auf dem neuesten Stand. Und ich bedanke mich bei allen, die am Mittwoch im Lauinger waren. Mal, war super. Yeah, genau. DJ.

been out shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy, crazy. Absoluter Wahnsinn, ne? Madonna, Journey, Kesha, Bruno Mars und so weiter. Alles da drin. Lady Gaga. Wir haben kurz vor 21 Uhr, wer sich zugeschaltet hat. Willkommen. Schau mal, jetzt hat er wieder sein 6er Sixpack leer getrunken. Jetzt habe ich ihn wieder auf der Backe. Al, wie sieht's aus? Ich bin Al, ich bin Kellys Vater. Ja, das wissen wir ja. Und du ärgerst mich immer jeden Freitag hier. Das habe ich mir ja noch gar nicht überlegt. Was mache ich hier eigentlich? Ja, mich rumärgern da. Aber wir sprechen auch über deinen Beruf. Ich verkaufe Schuhe. Wissen wir doch. To restart the program, you have to realize that there will be no return. Da ist der Computer. Aktiviere Traktorstrahl. Schalte rein. Freitag. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Bodenkontrolle. Dreh die Lautstärke auf Maximum. Dann wird die Welt und die Welt. We'll be right back. Here Shall Be Dancing Bee Gees Spezial. Der hält sich jetzt zurück hier und sitzt zurück in die Ecke. Das ist immer ein Drama mit dem Kerl nach Schwärmer. Ich hab dich auch nicht eingeladen. Ja, nee, ich hab dich eingeladen. Kelly, du bleibst auch ganz ruhig. Wir bleiben heute Abend hier und gehen ihm voll auf den Sack. Ja. You're in the mix with DJ. DJ. Forever. And if I had the 21.08 Uhr. Wir haben Freitag, Party, Wochenende. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Schneller. Absolut. Durchgeknallt. Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Jetzt kommt, das habe ich am Anfang schon mal gebracht, aber das muss ich nochmal bringen, weil viele Nachfragen sind. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und Easy Life. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Hör auf zu denken, schalt dein Gehirn aus, follow your instinct. Alter, geil. Geil. Ich hab Bock auf den Burger, Bock auf die Busen, Bock auf das Bier. Leider geil. Geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh. Ich geh nicht zum Zahnarzt. Leider geil. Geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Geil. Geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa. Leider geil. Geil. Kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist. Leider geil. Geil. Wer ist diese Schrulle neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend. Leider geil. Geil. Oh, meine Katze, sie ist leider tot, aber drei Tage feiern war. Leider geil. Leider geil, ja. Power Radio. Einfach nur dran. It's time to get busy.

eine Fahne, ein Schal, ein Trikot oder was auch immer, bekommt je 5 Euro freien Verzehr. Morgen Samstag. Aber maximal bitte nur 3 Stück möglich. Und das gilt auch bis 24 Uhr, diese Aktion. Und wie gesagt, ab 20 Uhr geöffnet, Eintritt frei auf der riesen LED-Wall. Kann man das Fußballspiel Deutschland-Portugal ansehen. Hey! Und geht mal auf die neue Seite, Nachtschwärmer von Codex, die neue Internetseite, die neue Internetplattform. Ganz neu. Und meine Seite charlie2000.de, das sind drei Links eigentlich. Da geht mal bitte drauf, einer zu Wer kennt wen und zwei zu Facebook. Facebook als Freund einmal und Facebook als Gefällt mir anzuklicken. Mach das mal, Nachtschwärmer. Ja. Die Boxen auf volles Rohr. Der Drönemann flippt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen. Mach dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. Der Power ins Wochenende. Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon. Ach, vergiss es. Alright. für ein Albtraum. Exklusiv! Völlig aus! Da rattert in der Kiste! Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie! Charlie 2000. Mann. Creedence Clearwater Revival. Wenn man genau hinhört, hört man es raus. Ja. Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus. Madonna ist das gerade. Den ich jetzt erzähle, hat mir jemand zugefaxt oder zugemailt. Und zwar der Mike Zillmann. Dankeschön. Also Mike, ich erzähle deinen Witz. Drei Bettler sitzen in Heidelberg in der Fußgängerzone und streiten sich, wer am meisten Geld erbettelt. Darauf beschließen sie, sich für eine Stunde zu trennen und wer am meisten zusammenbekommt, hat gewonnen. Gesagt, getan. Nach einer Stunde treffen sie sich wieder. Der erste hat 60 Euro, das ist gar nichts, erinnert der zweite. Ich habe 100. Darauf der dritte, ihr seid ja alle unfähig. Ich habe 600 Euro zusammenbekommen. Ja, wie hast du denn das gemacht? Fragen die anderen. Ja, ganz einfach. Ich habe mir ein Schild umgehängt mit der Aufschrift: Ossi hat Heimweh. Ja, also ich möchte es nicht testen. Ein Mann möchte bei einer Schweizer Bank Geld einzahlen. Der Kassierer: Ja, wie viel möchten Sie denn einzahlen? Der Kunde flüstert: 2 Millionen Schweizer Franken. Der Kassierer: Sie können ruhig lauter sprechen. In der Schweiz ist Armut keine Schande. Das ist der Power ins Wochenende nach Schwärmen. Hey, voll abgefahren. Was? 100%ige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Klar. song, then I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Absoluter Wahnsinn, ach schon, wa? Da waren Rock-Oldies drin, das ist wirklich der Hammer. Schuhverkäufer, das ist doch auch dein Jahrgang, da müsstest du dich lieber freuen. Was macht ihr für ein Gesicht? Was ist wieder los? Erzähl mal. Na gut. Ja, was? Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio Oh. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur Programm. Ja, da muss ich doch gleich mal Gruß loswerden. Der Markus aus Rastatt grüßt aus Rastatt-Niederbühl die Anja und ihren Freund Christian. These models. So-

Ab 20 Uhr Einlass, Eintritt frei für den Fußball auf der großen LED-Wall. Und ab 22 Uhr ist normal wieder. Und wer da kommt und ein Fan-Teil mitbringt, wie Schwarz-Rot-Gold ist, der bekommt 5 Euro Freiverzehr. Fan-Teil, also Trikot, Fahne, Schal und so weiter. Ist das okay? Aber maximal nur 3 Fan-Stücke, also 15 Euro zusammen. Das ist doch ein Wort. Morgen Samstag im Codex in Aachen. Über die DJ steht hier nicht. Na gut, okay. Und donnerstags im Codex Feierabend. Studentenfreundliche Preise wie immer. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Was sagt man dazu? Eminem, Rihanna, Guns N' Roses. Wirklich. Der Wahnsinn. Das ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Freitag. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change.

Endlich ist es soweit. Der Macware Fashion Store jetzt in Kiel. Bei Macware findest du coole Club- und Streetwear von Topmarken aus Los Angeles, Miami, New York und London zu Hammerpreisen. Macware bietet dir alles, was das Herz begehrt. Stylische Jeans, Shirts, Jacken und Schuhe for Boys and Girls. Und ab sofort heißt es, Punkte sammeln und sparen mit den Macware Points. Hol dir jetzt die Clubcards. Macware, mitten in der Fußgängerzone Kiel. First in Style. Hi, I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. Jetzt machen wir 90er Spezial. Abteilung Techno. Techno. Der 90er. Maybe we can jump out, love is cool, without sound. Where the crazy people meet, on the street.

Und als kleines Bonbon gibt's dazu, jedes Fanteil, wer ein Fanteil mitbringt in Schwarz-Rot-Gold, das kann Trikot, Fahne, Schal und so weiter sein, bekommt je 5 Euro. Frei Verzehr. Ja, aber maximal nur 3 Teile. Und das gilt auch bis 24 Uhr. Yeah. Ist das alles okay? Wunderbar, Nachtschwärmer. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Autobatterie, natürlich. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Party! Ab in den Sommer. Ja, da kommt also richtig Sommerfeeling auf, ha? Dolce Vita! Und da bedanke ich mich bei dem Marco Nussek aus Fellbach. Er hat ein Mail geschrieben, er ist ein alter Kunde sozusagen. Dankeschön, Marco. Again. Take it to record, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. wird im August in der Mauer die Hose, war gewiss schon im Juli das Gummiband lose. Alles klar, die doofe Witze-Ecke. Drei Kinder unterhalten sich und jedes will etwas mehr angeben. Das erste, wir sind zu Hause drei Kinder und jedes hat sein eigenes Besteck. Darauf das zweite, na und wir sind fünf Kinder zu Hause und jeder hat sein eigenes Zimmer. Oh, schließlich das dritte Kind ist noch gar nichts. Wir sind acht Kinder zu Hause und jeder hat einen eigenen Papa. Ja, nicht schlecht, hä? Einen haben wir noch. Oma geht zum Arzt. Sie ist etwas gebrechlich. Er verschreibt ihr Zäpfchen. Zu Hause angekommen, probiert sie, diese Dinger hinten reinzuschieben. Sie kann aber, kommt nicht ran. Um Himmels Willen, was mache ich jetzt, denkt sie. Ah, mein kleiner Enkel könnte mir die hinten reinschieben. Sie ruft den Kleinen, sie gibt ihm ein Zäpfchen in die Hand und sagt, so, mein Lieber, das musst du jetzt da hinten ins Loch reinschieben, und bückte sich dabei. Der Kleine schaut und schaut und fragt dann, Oma, welches Loch meinst du denn? Das, wo der braune Rand ist, oder das, wo der Truthahn rausguckt? Das ist zu viel. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende. One, two, one, two, three, and. Das ist ja ohne Ende hier. Yeah, I know! I'm saying, now when he's on a bike, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang-a-dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Mike and Jing and Sweat, we're here to stay. We gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll spend. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll spend. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday. I've screamed a lot. The only thing is cool. The only thing I've got is where's Ferris Stolpe. I better go, 'cause when hanging on the street, if the street gets

Und ich hatte es ja schon von Anfang gesagt. Der Song im Hintergrund mit Baby. Love is Strange. Der hat es mir angetan, der hat es mir angetan, nach Trevor. Dann machen wir jetzt ein kleines Spezial. Excuse me, baby, let's. Yeah, you baby, no. Ja, das ist original mal zum Reinhören. Baby, my sweet baby, you're the one. Baby, oh baby, my sweet baby, you're the one. We have to go back in time. Jürgen Käufer, der ist wieder unmöglich hier. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Danke.

ein Fanteil, also ein, das kann ein Trikot sein, eine Fahne, ein Schal und so weiter. Aber maximal nur drei Teile und das gilt bis 24 Uhr wieder. Ist das soweit durchgesickert, Nachtschwärmer? Alles klar. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Von 19 bis 23 Uhr zur liebe Charlie hier bei Hitradio. Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio Ohr. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. Ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Meine Minuten sind gezählt. Geht bitte auf meine Seite charlie2000.de. Wenn wir uns falls noch nicht kennen, das sind zwei Links.